Yeah. Okay. Freezy Trap, don't tee das Album mit den Startlöchern. Was willst du tun? Wir werden deine Mom löchern. Ey, die Bitch redet sich raus und tut auf Schein heilig. Doch sie ist mir egal, mir ist nur jeder Geldschein heilig. Punchline King, machst mir nach, du hast keine Chance gegen mich. Du willst rappen, denkst du kannst es, doch blamierst dich. Dein Girl ist nicht befriedigt, weil du es mit deinem Eifer suchst. Ich erledige das für dich, ich pack die Eifersucht. Yeah. Jetzt bist du wie eine Oma, beschäftigt mit Handarbeiten. Und dein Penis sieht nur noch deine eigene Handarbeiten. Lächerlicher Spaß, deine Freundin bringt mir jetzt Scheine. Und zwar wesentlich mehr Schein, ey, als die Sonne. Sie führt jetzt ein Leben wie Hollywood-Stars. Ich fahr schnelle Autos wie Pixar's Filmcars. Zeig mir jetzt nen Rapper, der es mich zu battlen wagt. Dome T und Freezy Trap und ihr Spasten habt versagt. Kommt schon, Penner, zeigt mir eine Punchline, die gelingt. Keine Chance, denn eure Fähigkeiten sind nur bedingt. Ihr habt Erfolg, dann beginnt mal zu denken. Und habt ihr Erfolg, dann könnt ihr auch nen M3 lenken. Ich glaub, wir haben es nicht, was Räder braucht, dann kein Stuff. Haben wir gemacht und doch, wenn wir starren, oft wie ein Schluss. Du fühlst die Einschritt in der Tour, so als hättest dann Humor. Möchte kein Gangster kommen zu mir, Mann, und ich hätt keinen Humor. Meine Skills, die haben Style, so wie frisch rasiert. Meine Beats, die sind fett wie ein Fisch paniert. Der stinkt in Scheiße, so als hätten sie dich kastriert. Es tut mir leid, der alte wollt halt, dass am Tisch passiert. Ich hab ihr eh gesagt, dass ich hoffe, dass er da nichts kann. Doch er ist eine und hat geschrieben, was macht der Wichser hier? Tja, so jetzt dann kommen, ich kann, man ist dann heimlich. Ja, so ist mein Leben, fühle es an, auf mich so neidisch. Kein Rapper, den ist kennen und dann ein wenig noch peinlich. Deshalb gibt's den aus der Rapper, weil keiner macht so stylisch. Steck sich den Ferner, das ist nur ein kleiner, kurzer Eingriff. Es tut mir wirklich leid, dass ich mich gar in der Leben heimisch. Bin davor weggekommen, wie jeder in der Vorderwelt kann, dann bin ich mit der Katze genommen. Ja, mein Sohn, das ist mein Angebot. Aus der Maßstab hat der Clan genommen. Dabei der Massage für die gesamte Blamage. Bekomme ich fast eine Massage, auf mich warten die Gage mit den Arsch. Visage, Giraffe, die Rasche, den Raps, den Chaos wie eine Karambolage. Kommt schon, Penner, zeigt mir eine Punchline, die gelingt. Keine Chance, denn eure Fähigkeiten sind nur bedingt. Ihr habt Erfolg, dann beginnt mal zu denken. Und habt ihr Erfolg, dann könnt ihr auch nen M3 lenken. Ich glaub, wir haben es nicht, was Räder braucht, dann kein Stuff. Haben wir gemacht und doch, wenn wir starren, oft hier ein Schluss. Du fühlst die Einschritt in den Tour, so als hättest dann Humor. Möchte kein Gangster kommen zu mir, Mann, und ich hätt keinen Humor. Kommt schon, Penner, zeigt mir eine Punchline, die gelingt. Keine Chance, denn eure Fähigkeiten sind nur bedingt. Ihr habt Erfolg, dann beginnt mal zu denken. Und habt ihr Erfolg, dann könnt ihr auch nen M3 lenken. Ich glaub, wir haben es nicht, was Räder braucht, dann kein Stuff. Haben wir gemacht und doch, wenn wir starren, oft wie ein Schluss. Du fühlst die Einschritt in der Tour, so als hättest dann Humor. Möchte kein Gangster kommen zu mir, Mann, und ich hätt keinen Humor.